die schönste Frau auf Erden. Ja, mit dir möchte ich gerne intim werden. Oh, Baby, Baby, Baby, Baby. Du hast Augen und auch Haare, selbst auch ist bei dir keine Mangelware. Oh, Baby, Baby, Baby, Baby. Du hast zwei Beine, das finde ich geil. Und auch ne Nase traf mich Amors Pfeil. Oh, Baby, Baby, Baby, Baby. Ja, und auch alle deine inneren Organe funktionieren ohne Ausnahme. Oh, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby. Ich sehe dich so gerne an, denn an dir sind sogar zwei Arme dran. Oh, Baby, Baby, Baby, Baby. Auch deine Füße sind phänomenal. An jedem Fuß zu sehen, du bist meine erste Wahl. Oh, Baby.